Mittwoch im Bermuda Funk. Zwischen 23 und 24 Uhr kommt Poco Radio die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Von Kulo. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Gut, und jetzt lauter. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Lauter. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Lauter. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Das mit dem Stolz ist mir neu. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 26.8. ist, dann halte ich meine Wiederholung. Zu Gast ist heute Abend Richie, ja. Hallo. Wunderbare Richie. Ja, freut mich. Wir reden echt ganz schnell. Tatsächlich, weil wir die 20 Minuten aufhören müssen, die wir jetzt verdattelt haben, damit das Chemtrails unsere Gehirne gelöscht haben. Ja, weil normalerweise läuft die Sendung ja immer mittwochs, aber im da wird es dann aufgezeichnet für mittwochs, für im Bermuda-Funk, sondern wir machen das ja für, ich rede gerade, glaube ich, wie dieser komische YouTube. Du redest wie dieser komische YouTube-Typ, ja, ja, weiß nicht, welchen du meinst, aber bestimmt. Ja. Ja. Also. Slimani? Irgend so ein anderer. Kai Slimani? Nee. Der Merkel interviewt hat. Kai Dittmann? Ach, vergiss es. Weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall waren es gerade eben Loser Youth. Die finde ich gut. Aus Hamburg? Ja, finde ich auch gut. Loser Youth finde ich gut, weil du ja auch eine Themensendung heute gemacht hast, passt ja das ja auch total schön. Hast du dir gut überlegt? Ja, ich habe mir eigentlich nur überlegt, was machen wir eigentlich? Was machen wir? Worüber reden wir? Wahnsinnigen Wochenende. Ja, ja, wir haben ein schönes Wochenende hinter uns, kommen wieder und müssen lesen, dass es hier nicht schöner geworden ist. Ja. Ja. Ja. Überall Idioten. Wir waren in Zagreb, Zagreb war schön. Da waren wir die Idioten. In Zagreb waren wir die Idioten. Aber das hat auch jeder mitgekriegt und das war okay. Ja. Und wir hatten eigentlich in 7 Meter großen Lettern Idioten auf unserer Stirn stehen, weswegen die Leute sich auch gut mit uns arrangieren konnten. Ja, außerdem ist Zagreb ja auch eine Stadt, die sich mit deutschen Touristen, glaube ich, ganz gut auskennt. Die kennen sich mit deutschen Touristen aus und die kennen sich auch mit Scheißsituationen aus. Ja. Ja, ganz schön runtergekommene Stadt, aber unglaublich nette Leute. So runtergekommen fand ich die gar nicht. Da waren, ich glaube, das waren tatsächlich nur die Fassaden, die schön wieder angemalt waren. Durch diese Treppengänge und so, die wir gelaufen sind, wenn man sich da mal umgedreht hat, dann war ja schon ziemlich viel kaputt. Ja, also man kann da, glaube ich, einen Haufen Geld machen mit ISO-Fenster. ISO-Fenster, da haben wir uns genau darauf geeinigt. In Zagreb und in New York kann man sehr viel Geld mit ISO-Fenstern machen. Zagreb auf jeden Fall eine Reise wert. Es war nicht ganz so günstig, wie wir dachten, aber es war sehr schön, es war gutes Essen, es war leckeres Bier, es waren sehr nette, gastfreundliche Menschen und wir 4 Trottel halt. Ja, und es war ja eigentlich so, dass mir vor Abflug, außer Ritchie natürlich, niemand gewusst hat, wohin die Reise geht. Eigentlich hat man eigentlich gedacht, dass es nach Bukarest geht. Ja, und ihr wart schwer enttäuscht. Wir waren überhaupt nicht enttäuscht. Ja, ja, schön war es da. Du hättest es auch als Bukarest verkaufen können. Ich glaube, du hättest mir sogar geglaubt, dass es Bukarest ist. Ja. Allerdings spätestens, als unser Taxifahrer Ivan uns dann nach Zagreb reingefahren hat und die ganze Zeit von Zagreb gequatscht hat, wärst du vielleicht misstrauisch geworden. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Hätte ich mir gedacht, was quatscht der Typ da so viel. Ja, auf jeden Fall sind wir aus der Rolle der hässlichen deutschen Touristen zurück ins Deutschland, wo wir einfach nur hässlich sind, ohne deutsche Touristen zu sein, weil wir ja Deutsche sind und keine Touristen im eigenen Land. Und hier ist es nicht schöner geworden. Sag nochmal, warum. Ja, wegen den ganzen durchgedrehten Idioten-Arschlöchern aus dem Osten. Gibt es natürlich auch im Westen, aber im Osten. Im Osten machen sie gerade Bambule. Ja. Ja. Trottel. Enttäuschend ist das alles. Enttäuschend. Ich habe ja gelesen, dass heute ihr in Berlin am Samstag zwei mutmaßliche Ausländerkinder von irgendwelchen Idioten angepinkelt wurden mit den Worten, verpisst euch Asylantenpack oder sowas. Ist das nicht eine... Das die sind wieder auf meinem Fuß, hast du erzählt. Ja, da stand in diesem, keine Ahnung, was das für eine Zeitung war, Völkische Beobachter oder sowas. Ja. Auf jeden Fall sind die wieder auf freiem Fuß, weil sie betrunken waren. Und man ist, wenn man ein Nazi ist, ist das anscheinend nicht ganz so schlimm für die Polizei. Wenn man ein betrunkener Nazi ist, ist es völlig egal für die Polizei. Ja, warum soll die Polizei anders drauf sein als die Bevölkerung, ne? Ja, aber es ist doch eine riesige Enttäuschung, dass sich da scheinbar niemand für zu interessieren scheint. Dass da irgendwie, dass da gerade was ganz schlimm verkehrt läuft. Ja, das sind halt genauso viele rechte Idioten bei der Polizei wie halt in der Gesamtbevölkerung. Ist ja nichts anderes wie ein Spiegel der Gesellschaft. Ja. Und das Schlimme ist, man kriegt jetzt erst wirklich mit, wie die Gesamtbevölkerung so drauf ist dank Facebook. Eigentlich sollte man ganz Deutschland mit Benzin vorlaufen lassen und anzünden. Kann man machen, ja. Ja. Zusehen, wie die ganze Scheiße verbrennt. Aber die CO2-Werte werden dann wahrscheinlich, die Bilanz wird dann wahrscheinlich schlimm ausfallen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das wäre nicht gut für unseren Carbon Footprint. Da können wir noch so viele Bio-Äpfel essen. Apropos, na, könnte ich jetzt Burning Lady spielen? Warum? Weil es brennende Frau heißt? Ja. Die haben ja im du bist der König der Göttin-Themenwechsel. Ja, ja. Im IOZ Wermelskirchen haben die am Wochenende gespielt, ja. Wo wir leider nicht da waren, weil wir waren ja weg. Genau. Sonst wäre ich wahrscheinlich dort gewesen. Ja, ich auch, wenn Wermelskirchen nicht immer so scheiße zu erreichen und wieder wegzukommen wäre. Das ist wirklich übel. Ja. Das ist, ich glaube, 35 Kilometer von Köln entfernt ungefähr. Und man braucht aber eine Stunde hin und mindestens 4 Tage zurück. Also irgendwie ist man mit Fahrrad, glaube ich, schneller. Man ist mit Fahrrad als wäre mit man Bus. Wahrscheinlich schneller. Ja. Genau. Also Bus 1,5 Stunden. Ja, nur das Problem ist, dass wenn man nachts bis zurückfährt, betrunken mit dem Fahrrad, dann würde ich mindestens einen in diesem Raum kennen, der nicht ankommen würde. Und ich würde mich wundern, wo du bleibst. Mhm. Ja. Ja, der war halt 25 Jahre... IOZ Wermelskirchen haben ewig viele gute Bands gespielt, unter anderem halt auch Burning Lady. Und aus Frankreich, ne? Aus Frankreich, ja. Genau. Und da hören wir doch dieses Lied Back to Lausanne. Lausanne. Lausanne. Lausanne. Lausanne ist aber in der Schweiz. Ja, in der französischen Schweiz, glaube ich. Ja. Mhm. Okay. Hey, you think you know the night, hey, you think you know. Das war ein Burning Lady. Die eröffnen die kleine Bühne auf dem Force Attack nächstes Jahr. Genau. Ja. Ja. Habe ich gehört. Force Attack, findet wieder statt. 2016 endlich, ja, genau. Wurde in die Hand genommen von Ferdinand Führer. Ferdinand Führer, genau, und seinem Robin. Genau, die beiden machen das jetzt. Und das kann nur gut werden. Wir haben ja unseren, beziehungsweise Rüdi hat ja seinen Standard-Special-Gast wieder eingeladen, Martin Seliger, der sitzt gerade hinten in der Ecke und malt mit Buntstiften die Eintrittskarten dafür. Der hat da das Booking und das den Verkauf in die Hand genommen. Und dieser Axel Schwers auch. Also ich kann hier auch aus vertrauten Kreisen erzählen, also die Schittlers dann auch auftreten, allerdings werden sie ein Musical aufführen. Musical, ja. Musical. Habe ich auch gehört, das Musical soll irgendwie 48 Stunden gehen, das längste Musical der Welt werden, mit Guinness-Buch-Eintrag. Notare sind schon bestellt. Und das Thema war, ich glaube, der hässliche Deutsche, ne? Ja, genau. Der hässliche Deutsche auf seinem Skateboard oder sowas. Sie wollen irgendwie so nackte Neonazis auf der Bühne auspeitschen. Ja, stimmt, das habe ich auch gehört. Ja. Aber die wissen noch nicht, wo sie die Peitschen herkriegen. Nackte Neonazis gibt's genug, aber Peitschen, das wird schwierig. Ja. Weil die Peitschen müssen ja auch bio und vegan sein. Ja, und anschließend werden sie angepisst. Die Peitschen oder die Nazis? Die Nazis von ausländischen Kindern. Oh, das wäre toll. Ja, der hässliche Deutsche. Lass mal ein bisschen Meta über den hässlichen Deutschen sprechen dann. Wenn wir schon bei Pisses sind. Es gibt eine Band aus Hoyerswerda, wo ja auch vor Jahren die schlimmsten Brandanschläge in Hoyerswerda standfanden. Genau, die schlimmsten Brandanschläge von Hoyerswerda, die haben in Hoyerswerda standfanden. Ja, wo halt eigentlich, glaube ich, CDU irgendwie... Die Geburtsstunde des hässlichen Deutschen in seiner vollgepissten Hose mit dem Deutschland 90 Trikot. Wo halt auch auf jeden Fall ziemlich armselige Menschen wohnen in Hoyerswerda. Da kommt die Band Pisse her. Ja. Ja, und Pisse habe ich dir gerade noch gesagt. Ich glaube, dass Bands, die sich Pisse nennen, ja, so eine Hipster-Punk-Kacke machen. Ja, das hat ich habe es noch nicht gehört. Das ist so auch, das hat auch der Martin Seliger letzte Sendung gesagt, dass er die Band scheiße findet, weil sie so eine Hipster-Kunst-Artifadi-Kacke wären. Ja. Jetzt hat er sie allerdings gesehen im Gebäude 9 am Samstag. Ja. Und er hat mir eine SMS geschickt, dass er sie jetzt doch geil findet. Na? Ein Fähnlein im Wind, dieser Mann. Ja. Yeah. Ja, nö. Der Gerhard Schröder, das Punk. Naja, sagen wir so, er hat sich halt nochmal informiert und hat er seine Meinung geändert. Genau. Man muss aber auch einfach mal seine Meinung durchziehen. Nein. Kann man nein, aber nein, mal. Nein. Muss man nicht. So, als Wiedergutmachung spiele ich jetzt was von Pisse. Ja. Aus Hoyerswerda. Meine Fresse. Ja, da muss man sich eigentlich Pisse nennen, wenn man aus Hoyerswerda kommt. Vielleicht sind das aber auch 5 Leute und die heißen Peter, so. Ingo, Stefan, Sven und Erik. Ja. Oder vielleicht das SS hat es irgendwas. Vielleicht hat es auch was mit SS, vielleicht sind das ja Nazis. Ja, vielleicht. Antwort als Fax heißt das Lied von ihrer Platte mit Schinken durch die Menopause. So, jetzt haben wir hier einen sitzen, nämlich den Richie. Ja, das berührt mich überhaupt nicht, Pisse. Ja, das ist nämlich wahrscheinlich dir zu künstlerisch, ne? Nee, das ist mir, weiß ich, wenn man sich Pisse nennt, dann erwarte ich sowas wie kollektiver Blutsturz, was du da als nächstes spielen könntest dann gleich. Ja. Aber ich bei, also das berührt mich nicht, das ist, nee. Ja, es ist halt so, ja, so ein bisschen künstlerisch. Der Brezel Göring hat es ja da denen geholfen beim Abmischen. Ja, aber nur weil Brezel Göring irgendwie mal ein paar gute Sachen gemacht hat, heißt das ja nicht, dass alles, was er anpackt, zu Gold wird. Ja, nee, das geht ja in die Richtung Kunst, ne, was der alles anpackt. Ja. Und was ich noch irgendwie interessant finde, ist dieses Theremin, was sie da auf der Bühne haben. Kennst du das Theremin Instrument? Heißt Theremin. Das. Theremin. Ja. Damit ist die Anfangsmelodie von Star Trek. Ah ja, ja, ja. Ja, es ist ein Teil, das ohne Berührung funktioniert, durch die elektromagnetische Hände. Genau. Und dann so ein Stab. Oder die sind ganz günstig, die Dinger. Ich wollte mir auch mal so ein Ding kaufen. Ja. Die kriegt man als Bausatz für irgendwie 30 Euro bei eBay schon. Ja, ja, ist an nichts dran wahrscheinlich, bloß ein Stecker und dann so ein Stab. Ich glaube, da ist so ein 9-Volt-Block und dann so ein Ausgang, so ein Mikrofonausgang oder sowas und dann einfach nur so ein Stab nach oben und so eine Schlaufe unten. Ja, genau. So eine Spule irgendwie. Und dann erzeugt das ein Magnetfeld und wenn man dann seinen Finger drin rumwurschtelt, dann ist das... Da kann man damit Töne erzeugen. Genau, Lautstärke und Höhe. Genau, ja. Mit beiden Fingern gleichzeitig so. Irgendwie so, ja. Theremin heißt das. Ist noch gar nicht so lange her, ne? Das ist vor 100 Jahren erfunden worden, glaube ich. Das ist vor 100 Jahren erfunden worden. Es gibt auf jeden Fall keine Berichte über Altägypter, die auf dem Theremin gespielt haben. Obwohl die ja auch schon Strom hatten, angeblich. Die Ägypter, die waren uns weit voraus. Ja, warum liegt der Strom rum, ne? Warum liegt der Strom rum? Oh Gott. Ja. Puh, der war scheiße. Der war schlecht, ne? Aber der versendet sich. Das tritt sich fest. Wenn wir es nicht nochmal erwähnen, dass du das gerade gesagt hast, dann ist das gleich wieder. Ja, ja. Rein in den Äther, raus aus dem Äther. So sieht's aus. Genau. Aber hässliche Deutsche, das ist dein Thema. Ja. Hässliche Deutsche gibt's ja nicht nur in Deutschland. Die Amis gerade, die bewerben sich ja auch schon wieder um den größten Vollidiotenpreis mit ihrem, ich glaube, 42% Zustimmung für diesen Donald Trump. Donald Trump heißt der? Ja. Genau, 42% Zustimmung. Ein Typ, der genau wie in Ungarn, ein Typ, der irgendwie einen 152 Kilometer hohen Zaun um das Land bauen will. Was in Ungarn ja macht er sogar, ne? Ja, aber das machen die in Ungarn ja auch gerade. Mit kilometerweise NATO-Draht pro Zentimeter. Das ist, was soll das? Also. Ja, was soll das? Ja. Was soll das? Keine Ahnung. Ich dachte, wir könnten das jetzt erklären. Ja, man kann eigentlich nur mit purem Hass irgendwie dem Ganzen begegnen. Ja, das ist aber genau das, was ich gerade meinte, purer Hass und so, da bringen wir uns ja alle nicht weiter. Nee. Bei mir ist es auch gar nicht mehr Hass, sondern wirklich die Enttäuschung darüber, dass das wirklich keinen Schwanz zu interessieren scheint von denjenigen, die es eigentlich interessieren müsste, nämlich in unserem Rechtssystem irgendwie Polizei und Staatsanwaltschaft. Das scheint ihnen allen scheißegal zu sein. Da in Heidenau stehen sie ja auch nur rum und trennen dann die Linken von den Rechten und warten, dass sie Steine ins Gesicht geschmissen kriegen. Ja. Das ist doch wahrscheinlich, kann man die doch irgendwie für jeden von denen einfach mal für 3 Jahre ins Gefängnis stecken, weil die bestimmt irgendwas gemacht haben. Ja, das ist besonders toll, ne, dass unser Verfassungsschutz, der ja eigentlich dann die Nazis überwachen sollte, das gar nicht mitkriegt, dass da 3000 Nazis da von der NPD da irgendwie aufmarschieren. Natürlich kriegen die das mit, die nehmen sich ja alle frei, um da mitzulaufen. Ja, die sind ja alle angestellt. Ja. Da schicken sie da gerade mal 100 Bullen hin. Ja, bei jedem Fußballspiel stehen mehr Bullen rum. Also selbst, keine Ahnung, wenn Deutz 05 gegen Viktoria Köln spielt, stehen da mehr Bullen. Ja, klar. Lächerlich ist das alles. Das ist alles einfach nur, man macht ja sich einfach an den Kopf fassen und aufhören mit allem, drüber nachzudenken. Das ist, ja, was? Guckst du mich so? Sollen wir kollektiver Blutsturz spielen? Ja. Kollektiver Blutsturz ist die Band, von der ich erwartet habe, dass sie so klingt wie Pisse. Also andersrum. Nee, ja, genau. Pisse so klingt wie Kollektiver Blutsturz. Ja. Ja. Berührt mich auch nicht wirklich, ist aber wenigstens true. Ja, ist auch etwas älter, ist nämlich damals rausgekommen, glaube ich, so 94. Da sicher gibt es bessere Sampler. Zeiten, ist von 94, ne? Ja, ist so eine Samplerreihe mit Aussie-Punk-Bands. Sicher gibt es bessere Zeiten, doch diese ist die unsere. Ja. Volume 3. Ja, genau. Oh. Oh, ja. Und da gab es ein Lied drauf, das fand ich, als ich die Platte zum ersten Mal gehört habe, den Sampler, fand ich das sehr witzig und immer noch witzig, obwohl eigentlich irgendwann mal ist ein Witz hier abgehangen. Also, manche Witze haben sich schnell erzählt, andere Witze haben sich weniger schnell erzählt. Mhm. Westmanager Blues heißt das Lied. Viel Spaß. Seit die für Menschen in diesem Land, wo es alles gibt, außer Menschenverstand, woher das sein wird, dass der Rest der Welt und wo man noch zwei Gläser Bier umfällt. Geld bei gemein und voll gefressen, Schwaben, Franken, Bayern, Hessen, gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo ihr seid, da könnt ihr bleiben, ja. Macht euch breit in unseren Städten, wollt die verkommene Wirtschaft retten, ihr wolltet uns auch von der Scheiße befreien und reitet uns immer tiefer hinein, immer tiefer. Geld allgemein und voll gefressen, Schwaben, Franken, Bayern, Hessen, gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo ihr seid, könnt ihr bleiben, ja. Ihr kennt alle Tricks, der Macht versessen, ihr habt die Weisheit mit Löffeln gefressen, doch wir wissen nie, wie ihr über uns lachtet, die fettesten Schweine werden als Erste geschlachtet. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo ihr seid, da könnt ihr bleiben. Geld allgemein und voll gefressen, Schwaben, Franken, Bayern, Hessen. Geld allgemein und voll gefressen, Schwaben, Franken, Bayern, Hessen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo ihr seid, da könnt ihr bleiben. Könnt ihr bleiben? Verpisst euch! Was soll uns das Lied sagen? Das sagt uns, dass Geld Kacke ist. Ja. Dass Geld Kacke ist und dass Manager Kacke sind. Ja, die da mal lustig den Osten aufgekauft haben. Passiert hier immer noch, ne? Das habe ich da gesehen bei Monitor. Jetzt mache ich den Fehler, den ich eigentlich vorher vermeiden wollte. Genau, Dinge was erzählen, vorher noch gesagt hast. Dinge erzählen, die ich irgendwo nacherzählen, die ich im Internet irgendwo gelesen habe, ne? Aber es ist halt an den Nachrichten. Ich komme halt nicht direkt an, ich bin ja nicht an der ersten Quelle. Zumindest nicht für die Nachrichten, die beim Monitor laufen. Ja. Du könntest Nachrichten erzählen, wie was auf dem Force Attack passiert. Genau, das könnte ich erzählen. Erste Quelle, ja? Zum Beispiel. Da wäre ich erste Quelle. Könntest du. Ja. Könntest du sein. Nee, jetzt erzähle ich das noch kurz zu Ende mit dem Monitor-Dingens. Und zwar, dass das Lidl hat da irgendwie 136 Filialen in Rumänien aufgemacht. Das Ganze finanziert durch... Lidl ist eine Stiftung. Ja, finanziert halt durch Gelder, Entwicklungshilfe. Ja? Also Wirtschaftsentwicklungshilfe. Lidl hat doch eine Stiftung mit einem Stiftungszweck. Das kann gut sein, aber auf jeden Fall haben die jetzt halt 136 Filialen bezahlt bekommen in Rumänien und da wird halt dann Obst und Gemüse verkauft aus, wo es halt her ist, nämlich aus Spanien der Paprika und aus die Zwiebeln halt aus Polen. Und dabei haben die Rumänen ja das ganze Zeug auf ihren Feldern wachsen. Und das wird dann da nicht verkauft, weil es teuer oder... zu, oder wie? Ja, weil es halt irgendwie da halt wahrscheinlich logistisch mäßig halt da nicht in den Kram passt, das vor Ort zu kaufen. Die ist kaufen das für halt, Rumänen denn jetzt gut haben, oder nicht gut? Das ist natürlich für die total scheiße, weil die, ihren Scheiß nicht loskriegen an ihre eigene Bevölkerung, weil die eigene Bevölkerung natürlich in Lidl rennt, weil da ist nämlich der Paprika aus Spanien billiger als der Paprika auf dem Markt vom Bauern nebenan. Sieht aber garantiert nicht so gut aus und schmeckt bestimmt auch nicht so gut, wie wir der auf dem Markt in Zagreb gesehen haben, wo du vor diesen Tomaten standest und fast dir in die Hose gemacht hättest, weil die so schön waren. Ja. Also so dick und fleischig. Ja. Und halt jede Tomate anders aussah. Ja, wie Tomaten halt wahrscheinlich aussehen. Ja, wenn sie halt nicht EU-genormt sind. Ja. Ja. Ja, also das nur mal kurz. Am Rande. Am Rande, ja. Lass uns doch wieder über das Force Attack reden. Genau. Wir könnten ja eigentlich mal Ferdinand Führer anrufen und ihn fragen, wie weit die Vorbereitungen sind. Ja, das können wir. Ich glaube, die haben sich schon auf dem Acker erkundigt, ne? Nach dem Acker. Ja. Das habe ich. Da haben Video haben sie gepostet, wo die Hauptbühne auch hinkommt und dass die kleine Bühne direkt daneben kommt, was ich gut finde. Mhm. Muss man nicht so weit laufen. Und dieser Axel Schwers hat währenddessen ja angerufen, dass er da mit seiner Reunion-Band spielen möchte. Ja, Kotzbrocken. Kotzbrocken? Ach so. Ja. Sind Kotzbrocken eigentlich die, wo die Rechte an dem an der Optik der ersten Platte dem Drummer von Tokotronic gehören, der damit T-Shirts herstellt, die 70 Euro kosten? Das habe ich auch gehört, ja. Kotzbrocken oder war das Kotzreiz? Nee, ist Kotzbrocken. Kotzbrocken. Ja. Das finde ich unglaublich. Das habe ich irgendwo gelesen. Cool. Das ist aber cool. Das kann doch nicht weil stimmen. Weil die hat er nämlich von diesem Alt-Nazi abgekauft, von diesem Rokorama-Typen. Ja, Rokorama-Typen, ja. Echt? Ja. Aber der lebt aber nicht mehr. Der, Arne Zank oder der Rokorama-Typ? Nee, der Rokorama-Typ, weiß ich auch nicht, wie Engelbert oder Englert oder Engelbert so. Engelbert Humperding. Englert, keine Ahnung. Hartmut Engler? Engler? Ja, Hartmut Engler hieß er. Ja. Der hat ja danach Pur gegründet. Hartmut Engler, genau. Hartmut Engler hat erst Rokorama gemacht, dann ist er gestorben und dann hat er Pur gegründet. Ja, und spielt wieder zusammen mit Xavier Naidoo. Mit Tokotronic. Und auch wieder zusammen, beim hässlichen Deutschen. Mit Tokotronic zusammen auf dem nächsten Force Attack. Und bei Tokotronic auch, stimmt. Mhm. Auf dem Force Attack? Ja. Ah. Das ist ja eine illustre Runde dann. Ja. Sind die Teil des Musicals von Schittlers? Da kommt halt alles zusammen, was zusammen gehört, ne? Da alle hässlichen Deutschen. Alle hässlichen Deutschen. Ja. Xavier Naidoo soll ja auch eine eigene Bühne kriegen. Ja, aber nur Spoken Word. Spoken Word, ja, aber nee, nicht nur Spoken Word. Der macht ja Spoken Word, liest ein bisschen aus seinen wirren Tagebüchern vor und danach spielt er, glaube ich, ein komplettes Set, die erste Terrorgruppe-Platte zusammen mit der Terrorgruppe. Ah ja. Ja, habe ich gehört. Mhm. Die verboten worden ist. Die erste verbotene Terrorgruppe-Scheibe. Ja. Die, wo sie Heino-Lieder covern. Mhm. Ja. Ja. Hoshi, was weißt du denn dazu? Hoshi, was ist los? Der Hoshi ist wahrscheinlich zu spät, weil wir 20 Minuten Verspätung hatten. Naja. Vielleicht zieht er sich schon seinen Schlafanzug an und geht gleich ins Bett. Ja, heute muss man aber länger aufbleiben. 20 Minuten. 20 Minuten länger aufbleiben. Ja. Ja. Ja. Keine Tränen. Ja, spiel doch mal hier dieses, du hast da Dunstabzugshaube. Eine Band aus Kroatien, die Dunstabzugshaube heißt. Mit dem Song Krasch oder Krei, wie wird das wohl ausgesprochen? Ich frage mich, warum die sich Dunstabzugshaube nennen. Das Wort ist doch eigentlich... Wahrscheinlich so ist das toll. Ein schönes, beknacktes deutsches Wort. Vielleicht was für die ganz komisch auszusprechen ist vielleicht. Vielleicht ist das für einen Kroaten witzig auszusprechen. Vielleicht heißt es Dunstabzugshaube ja auf Kroatisch ja irgendwie was anderes. Ja. Kann sein. Ja. Das kann sein. Oder auf jeden Fall heißt auf Kroatisch Danke, Koala. Mhm. Das konnte ich mir merken. Konnte ich mir auch merken. Ich habe immer gedacht, wie heißt das Tier nochmal? Ah ja, Koala. Koala, genau. Und dann war es schon wieder vorbei. Und dann war es schon wieder egal. Dann war es wieder egal. Dann hast du deine Walter-Wolf-Zigaretten gekauft, ohne Danke zu sagen. Ja. Walter-Wolf-Medium. Ja, die Band Dunstabzugshaube aus Kroatien. Woher genau aus Kroatien, weißt du das? Das weiß ich, habe ich aber vergessen. Also ich habe mir das Wort nicht merken können, das Stadt. Das Blöde ist jetzt, wenn du Dunstabzugshaube googelst, dann kommt wahrscheinlich nicht die Band. Ja, das ist das Problem. Ich werde sie wahrscheinlich nie mehr wieder finden. Ja. Modern Delusion gibt es aber noch. Die kommen wirklich aus Zagreb. Aber ich spiele mal Dunstabzugshaube. Für Dunstabzugshaube. Ja. Krai heißt Grafschaft, habe ich gerade nachgeguckt. Mhm. Ich habe immer das Problem, ne, wenn ich so Bands irgendwie, wo ich die Sprache nicht spreche und wo ich mich eigentlich auch gar nicht so auskenne, dann spielen, dann heißt es immer, oh, da muss man aufpassen, die sind vielleicht Rechte. Ja. Ja. Ja, muss man auch. Aber deswegen finde ich solche Musik eigentlich schwierig. Also deswegen würde ich mir sowas nicht anhören, weil ich da gar nichts verstehe. Ja. Also gar nicht, weil ich dann Angst habe, das wären Rechte, sondern einfach nur, weil ich gar nichts verstehe. Und wenn ich gar nichts verstehe, so gut ist die Musik jetzt auch nicht gewesen, dass ich mich da irgendwie berieseln lassen könnte. So, jetzt schaue ich mal, was dieser Name heißt von dieser Platte. Na, da gucke ich jetzt mal nach. Macht man ja normalerweise nicht während der Sendung, muss man vorher machen. Ne? Nee. Also die Sprache erkennen. Olfakti, das heißt wahrscheinlich irgendwas mit Riechharmonie. Riechen, genau, hier Olfakti, das habe ich am Olfakt erkannt. Ja, und Suftsuchia Harmonie. Genau. Riechharmonie passt ja irgendwie zu deinem Thema. Ja, passt ja wieder mal. Ja. Hast du gut gemacht. Ja. Ja, nee, die sahen auch sehr sympathisch aus auf dem Bild. Bisschen hässlich, aber sympathisch. Waren das Skinheads? Nein. Nein. Nee, die Seite auf die das war so ein Fanzine aus Kroatien, die interviewt haben und die haben auch so große Anarchie-Ars drauf, so auf der Seite und so, ne, alle Sachen, die man so braucht. Also grundsympathisch. Und dann könnte schon sein, dass die Band hier ganz gut ins Programm passt. Hast du jetzt einfach mal so angenommen? Habe ich mal so angenommen. Also assumed. Ja. Ja. Genau. Das ist gut. Wir waren ja an der Cathedral of Assumption übrigens in Zagreb. Die wir uns angeguckt haben, wo wir reingegangen sind und gedacht haben, das ist aber schön hier. Ja. Und wo wir diese Buchstaben an der Wand gesehen haben, wo wir überhaupt nicht wussten, was das für ein Alphabet sein soll. Ja. Das war die Cathedral of Assumption. Jetzt, wo du das assumed hast, fiel mir das gerade ein. Ach so. Ich dachte, ich erzähle das kurz. Und hast du auch mal gegoogelt, was das für eine Schrift ist? Nö. Das sah auf jeden Fall komisch aus, ne? Ja, ich habe ja Keilschrift oder so. Also die, wir haben ja zwei Buchstaben haben uns belustigt. Und ja, es sah aus wie Pimmel. Aber ja, der eine war ein erigierter Pimmel und dann kam Text und dann kam ein nicht erigierter Pimmel. Ja, ein trauriger Pimmel. Ein trauriger Pimmel. Wahrscheinlich war es ein trauriger Text. Ja. Kann man annehmen. Ja, und was geht sonst so? Ja, was geht sonst so? Also ich denke mal, wir machen auf jeden Fall noch eine Sondersendung zum Force Attack 2016. Mehrere. Ja, mehrere. Ich will das Ganze auch als Veranstaltungsreihe aufziehen. Vielleicht so eine Woche, wo du so 10 Stunden sendest insgesamt und ausschließlich das Force Attack featurest und zwar in diesen 10 Stunden alle 30 Bands, die da spielen auf der Hauptbühne. Ja, und alle vorher nochmal interviewen. Alle vorher interviewen, vielleicht können die auch alle hier vorbeikommen. Ja. Komplett. Ja, oder halt mit Skype, geht ja auch. Der Xavier Naidu wohnt ja in Mannheim, das sind ja auch plus 2,5 Stunden, glaube ich, mit dem RE, der könnte auch schnell hier sein. Mhm. Und der könnte den Ferdinand Führer und seinen Roland mitbringen. Ja. Die könnten dir ja vielleicht noch was von, wo waren die? In Aserbaidschan? In Rumänien. Die waren in Rumänien? Ja. Achso, könnten die vielleicht auch noch was von erzählen? Ja, von wie gut man bei Lidl einkaufen kann. Ob man bei Lidl gut einkaufen kann, stimmt. Aber ich glaube, wo die waren, da gab es keinen Lidl. Oder jetzt, vielleicht jetzt doch. Jetzt schon. Also, vielleicht jetzt zwei. Rumänien ist jetzt nicht so groß und 136 Lidl-Filialen sind schon eine Menge. Vielleicht, also, vielleicht sind die beiden gar nicht das, was sie vorgeben zu sein, nämlich unheimlich gute Künstler, sondern Lidl-Scouts. Vielleicht. Vielleicht fahren die einfach in der Weltgeschichte rum und sagen, hier wäre geil, wenn hier Lidl wäre. Ja, und kaufen dann halt ein und gucken, ob da... Kaufen dann Land? Ob dann auch wirklich der Paprika aus Spanien kommt und nicht irgendwie von so einem Bauern, der sein Feld hinterm Lidl hat. Guck dir mal Hoshi an. Was denn? Oh, der hat jetzt hier die Band gerade auf Nazi geprüft. Nee, tschechische Texte mit Nazi... Ja, tschechisch. Für dich sind alle gleich, Hoshi, ne? Ja, klar. Du bist auch so ein hässlicher Deutscher. Wir reden hier von Kroatien und der Hoshi redet von Tschechei. Echt? Das ist auch Thema hässlicher Deutscher, ne? Der hat Ostblocks, alles dasselbe. Ja. Aber Anti-Nazi geprüft von ihm. Ja. Du enttäuscht mich, Hoshi. Du enttäuscht mich. Ich habe übrigens neulich nochmal drüber nachgedacht, als du in der Sendung darauf wiederholt eingegangen bist, dass Hoshi doch mal hier in die Sendung kommen sollte. Ja. Finde ich nicht. Nee. Finde ich nicht. Ich finde, Hoshi sollte so geheimnisvoll bleiben, wie er ist. Ja, Hoshi sollte deine virtuelle Sphinx sein. Ja, er sollte auf jeden Fall so weitermachen. Er macht seinen Job als Online-Redakteur ganz gut. Ja. Er ist halt immer da, ne? Du solltest auch nicht anfangen, ihn zu bezahlen oder so. Warum ist der eigentlich immer da? Ach, ich soll ihn nicht mehr bezahlen. Du sollst ihn nicht bezahlen. Nicht mehr bezahlen. Nicht mehr? Wieso mehr? Ich bezahle ihn ja mit Bitcoins. Ja? Ja, ja. Ach so. Ja. Und ich habe mich gerade im Badezimmer gefragt, wieso da 600 Grafikkarten in deiner Badewanne liegen. Ja, in Öl. Genau, warum dieser Dieselmotor daneben brennt. Das sind die Bitcoins von Hoshi. Ah, ja. Okay. Die werden da generiert. Ja. Hoshi ist ein reicher Mann. Ja. Hoshi ist ein reicher Mann. Ja, was machen wir denn so die nächsten Tage? Samstag fahren wir nach Dortmund. Ach ja, Dortmund spielen ja, wie glaubt es kaum, ne? Super Nichts. Super Nichts und Chor. Eintritt frei, ne? Eintritt frei, kostenlos, und, genau. Und wo denn eigentlich? Und im Chor. FZW? Ne? Nicht Kirchenchor, sondern C-O-R. Von denen höre ich ja immer ganz viel. Ja. Von denen habe ich noch nie ein Lied gehört. Aber ich habe, also ich weiß von denen nur, dass die auch so anti-Nazi-mäßig drauf sind. Absolut. Irgendwie so, also so ähnlich wie diese Feinde Sahne Fischfilet. Aber im Gegensatz zu denen musikalisch auch ganz gut sein sollen. Ja, also der Friedemann, so heißt der Sänger, der hat sogar, der macht auch so einzelne Sachen und so. Und der hat, C.O.R., wir reden von denselben Leuten. Ne? Das ging unheimlich rum, das ging zum Thema Flüchtlinge und zum Thema Frontex. Hast du das? Wenn ich das jetzt finden würde. Gib doch einfach gucken, mal C.O.R. ein da. Ja, warte mal kurz, ich muss mal hier gucken. Vielleicht muss ich Friedemann eingeben. Rüdi macht jetzt, ich weiß nur, dass das Lied irgendwie 5 Minuten lang war. In seinem Weltgehirn hier, Elefanten und eine gute Musik. Nee, guck Friedemann mal, weiß jetzt was das anderes. Das ist was anderes. Ja. Ja, ich gehe mal Chor ein. Doch mal Chor ein. Muss ich da jetzt mit Punkt dazwischen oder was? Oder wie? Weiß ich nicht. Vielleicht nicht. Nee, vielleicht nicht. Das ist das Interessanteste, was es auf der Welt gibt, Rüdiger dabei zuzuhören, so, wie er auf seinem Gerät Chor eintippt. Chor. Da ist Chor. So, wie heißt jetzt nochmal das Lied? Seelenlos, ne? Das Prekariat, das Hörbuch. Ein Hörbuch haben sie auch gemacht. Mach mal Ein ganz normaler Tag. Das klingt doch so, als nee, könnte das... Auf jeden Fall gibt es ein gutes Lied. Lampedusa Blues, der ist doch bekannt. Ja, dann spiel das doch mal. Der ist doch bekannt. Lampedusa sagt uns allen was. Ja, das stimmt. Ja. Den können wir jetzt mal spielen, ne? Ja, das spielen wir jetzt mal. Ja, den spielen wir jetzt mal. So ein bisschen, Chor spielen nämlich... Dass die Sendung mal ein bisschen politischen Anspruch bekommt. Ein bisschen Substanz kriegt. Ja, genau. Ja, und warum spielen wir Chor? Weil die nämlich am Samstag in Dortmund spielen. Wo denn eigentlich? Im FZ ist gegen Nazis spielen sie nämlich in Dortmund. Können wir das? Wir recherchieren während dieses Songs, wo sie spielen. Genau. Wir sind auf jeden Fall hier. Ja. Ja, spiel das mal. Ja. Du musst auf dein Gerät drücken. Das Paradies ist voll. Und was die bloß von uns wollen, uns hat auch niemand was geschenkt. Den Wohlstand haben wir uns verdient. Und die sollen mal richtig schaffen gehen. Und dann werden sie schon sehen, was so alles möglich ist, wenn man sich darum bemüht. Wenn ich höre, wie die Menschen hier reden, dann wird mir schlecht und ich muss mich übergeben. Wenn ich höre, wie die Menschen hier reden, dann wird mir schlecht und ich muss mich für sie schämen. Denn dort draußen sterben Kinder und Frauen. Hier passt kein Mensch mehr rein. Das Glück verbrauchen wir allein. Wenn sie nicht wissen, wie es geht, wollen wir nicht dafür gerade stehen. Und so groß ist keine Not, dass man mit Willen nicht entkommt. Und wer vor der Folter flieht, hat sie vielleicht auch verdient. Wenn ich höre, wie die Menschen hier reden, dann wird mir schlecht und ich muss mich übergeben. Wenn ich höre, wie die Menschen hier reden, dann wird mir schlecht und ich muss mich für sie schämen. Denn dort draußen stirbt der Rest Menschlichkeit. Sie kommen übers Meer, einfach illegal hierher. Und manchmal sinkt dann so ein Boot. Ja, selbst für Flucht sind die zu doof. Nein, wir brauchen die hier nicht. Also los, schickt sie zurück. Und dann lasst uns Mauern ziehen und die Grenzen gut verminen. Wenn ich höre, wie Politiker reden, und dann wird mir schlecht und ich muss mich übergeben. Wenn ich höre, wie Politiker reden, und dann wird mir schlecht und ich muss mich für sie schämen. Denn dort draußen stirbt die Demokratie. Wir verkaufen ihnen Waffen und wir schicken ihnen unseren Müll. Wir testen Medizin an ihnen und von Kindersklavenarbeit, da profitieren wir. Wenn ich höre, wie die Menschen hier reden, dann wird mir schlecht und ich muss mich übergeben. Wenn ich höre, wie die Menschen hier reden, dann wird mir schlecht und ich muss mich für sie schämen. Denn dort draußen ist die Liebe schon tot. Ja, ich glaube, da wurde jetzt alles gesagt, was gesagt werden muss. Ja, ich glaube auch, wir müssen darüber nichts mehr sagen. Ja. Außer, dass die am Samstag im JFS Brackel in Dortmund Brackel spielen. Kostenlos. Mit ja. Was? Super nichts. Awesome Scumpies, Römisch 3, No Respite, der Giri Diktator und May the Force be with you. Kostet nichts. Na, gibt günstige Speisen, boah. Getränke. Geht doch schon ja. ganz früh los, habe ich gerade gesehen. Und jammert nicht rum, das, es gibt ein Flaschen- und Dosenverbot. Ne? Also, das ist ja der Gag dran. Ja, das ist, es ist umsonst und draußen, ja. dann kann man da drin noch einfach mal 20 ja. Euro verdienen. Und dann nicht rumjammern, ne? Da am Eingang wieder. Genau. Das Ganze wird jetzt gerade hier gesponsert von Punkrockers Radio, sehe ich gerade hier, ne? Das wusstest du doch schon vorher bestimmt. Nee. Nein. Nee. Rüdiger. Rüdiger, du bringst mich noch ins Nee, Grab. Die Information, sie erreicht mich hier nicht. Guck mal, wann die erste Band spielt, da ist eine Running Order. Ja. Guck mal, 15 Uhr geht's los. Ja, also 15 Uhr und am Schluss dann 10 Uhr Schluss mit Chor. Ja. Das ist gut. Dortmund hat ja tatsächlich auch, also eigentlich, es ist ja eigentlich immer ziemlich überheblich zu sagen, guck mal da im Osten, ja. wie es da abgeht. Hier ist es ja noch wirklich kein Deut besser. Gerade in NRW. Also wir haben ja, also auch in Köln, die tolle weltoffenste Stadt der Welt, hat ja auch einen riesen Sack voll Nazis hier rumlaufen. Sehen wir auch immer wieder diesen Pro-Köln-Spinnern und so und was weiß ich. Und in Dortmund ist es, glaube ich, aber noch ein bisschen schlimmer. Also was, weil die sich da noch offener auf die Straße trauen. Ja, die sind halt auch Medien, die können halt gut mit Medien umgehen, ne? Ja, und dieser SS-Sigi kommt da ja auch, ja. Ja, soll man musikalisch weitermachen? Schon wieder? Oder? Du hast nichts zu erzählen. Ja, ich weiß nicht, ne? Hast du ein Thema ausgedacht? Nichts zu sagen. Ja, Thema ausgedacht, nichts, ja, ja. Meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja. Wie immer. Hattest wenig Zeit für deine Hausaufgaben bestimmt. Ja. Ja, dann machen wir. Wie würdest du denn jetzt musikalisch weitermachen? Ja, mit Supernichts vielleicht sogar, ne? Mit Supernichts? Ja, weil die spielen ja auch am Samstag. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ich überlege gerade, gibt es denn einen Song von Supernichts, der zum Thema passt? Die werden zwar hier oft gespielt, aber auch zu Recht. Das ist zu Recht, ja. Ja. Eine der wenigen Bands, wo ich jeden Song gut finde. Ja, also. Deshalb ist ja egal, was wir spielen. Na, spielen wir vielleicht den Franzenlederjackenmensch oder so? Den Franzenlederjackenmensch. Sollen wir spielen? Ja. Ja, spielen wir den. Ja. Da stand er in der Tür, hey! Der der Hero-Tragende, Sexbissels hörende, Nietenlederjacke, Mensch. Ja, okay. Ja. Ja. Dann erzähle ich vielleicht kurz, wie wir da, das Zagreb übrigens, über Airbnb waren wir da. Ne? Und da hatten wir ein riesiges Apartment für unverschämt wenig Geld mit einer unheimlich netten Gastgeberin, die uns tatsächlich, die war mit ihrer Mutter, kamen die da, als wir rankamen, war die auch da. Und die Mutter hat uns erstmal unsere Personalausweise abgenommen und uns freundlicherweise direkt bei der Polizei angemeldet, was man anscheinend muss. Nee, ist normal beim Hotel. Muss ich immer eintragen. Das war ja kein Hotel, das war ja kein. Ja, das ist aber das Gleiche. Das läuft ja wie beim Hotel. Man ja, muss ja immer, wenn man irgendwo, es ist international so Standard, ja, ist so. Was? Ja, das ist so. Auf jeden Fall hat die uns bei der Polizei angemeldet. Das hat die gemacht, das fand ich, das war ja okay, dass sie das dann gemacht hat. Und dann sagt sie uns ja noch, dass sie uns was freundlicherweise hingestellt hat. Und ab dem Moment, der Taxifahrer war ja eigentlich schon cool drauf, aber in dem Moment dachte ich, das ist ja wohl eines der gastfreundlichsten Länder der Welt, weil sie uns ja eine Flasche Zagreber Wein, der tatsächlich aus Zagreb kommt, wie sie sagte, eine Flasche kroatischen Gin, kroatischen Grappa und noch selbst aufgesetzten Juliska von der Mama dahingestellt hat. Ja, und im Kühlschrank war ja aufmerksamsweise auch noch Milch für die Leute, die Milch im Kaffee trinken. Genau, Milch und Eiswürfel, ganz viele. Ja. Das hat echt jemand mitgemacht. Das war wirklich, alles mit Liebe gemacht. Mit Liebe und Können. Leider hat man nicht so viel Zeit, das dann wieder mit Liebe zu hinterlassen. Ich finde, wir haben das schon sehr gut hinterlassen. Ja, ich habe deine Handtücher noch einsortiert und dann irgendwie deinen Abwurfbehälter geschmissen. Du hast meine Handtücher einsortiert? Ja, weggeräumt, die du da liegen lassen hast. Überall auf dem Boden. Ich habe Handtücher liegen lassen auf dem Boden? Da lag doch irgendwie mindestens 10 Handtücher irgendwo auf dem Boden im Badezimmer verteilt. Davon war aber keins von mir. Nee, wer war denn das? Mein Handtuch ging oben über der Abdingstag. Du warst der Einzige, der geduscht hat. Ja, natürlich war ich der Einzige, der geduscht hat. Hast du ein Ei am Wandern? Ich habe ein Handtuch benutzt und das hing oben über dem Abwurf. Ah, ja. Das habe ich zweimal benutzt. Das hängt da wahrscheinlich auch immer noch. Ja. Wichser. Ja, du hast tatsächlich nichts zu erzählen. Das ist ja unglaublich. Ja. Dann sagst du mir noch während des Songs, ich weiß gar nicht, was ich gleich sagen soll. Es ist schlimm, ja. Es ist wirklich schlimm. Ja. Ich weiß nicht, ob es die Nachwehen sind vom Wochenende oder. Es sind vielleicht wirklich die Nachwehen. Und du hast letzte Woche ausgesetzt. Oder hast du letzte Woche ausgesetzt? Nein, da war der Martin Seliger da. Da war der Martin da, genau. Ja. Wieso hat das letzte Woche eigentlich so gut funktioniert, wenn die letzte Woche geändert haben, diesen Cast? Weil ja ab du meinst, also, das haben die wahrscheinlich letzte Woche danach, nach der Sendung dann geändert. Meinst du, die Sendung war so scheiße, dass sie dich rauswerfen wollten? Nein, keine Ahnung. Nee, da hätten sie es ja sagen können. Ja, vielleicht fanden sie das. Ich denke mal, das ist einfach eine Dusseligkeit. Dusseligkeit? Mhm. So wie man es halt so kennt. Nicht nachgedacht. Ja. Hier, Lied von Armin 81. Oh, der Armin 81, die finde ich auch gut. Ja? Die finde ich tatsächlich richtig gut. Hoshi, da hast du richtig gut Musik geschrieben. Aber die kommen nicht aus Dresden, oder? Nee, die kommen Nürnberg oder so. Ja, irgendwas wie Ecke, Bayern oder so. Ja, ich schau mal, ob ich die hier habe. Races High soll das Lied heißen. Armin 81, wie soll das heißen? Armin 81, Races High. Wieso geht es denn darum, um Dresden? Ist das im Bomber Harris oder irgendwie so gedönselt? Ich weiß es nicht. Oh. Die habe ich jetzt gerade da. Ich will Atomkrieg, das ist mein Lieblingslied von denen. Spiel das mal. Dann spiele ich das, ne? Ja, das finde ich gut. Der Hoshi muss nicht immer seine. Hoshi muss nicht immer seinen Willen kriegen. Ja. Der verdient schon genug. Er hat ja schon den Willen bekommen, dass die Band jetzt läuft. Das stimmt. Ja, das reicht doch schon mal. Das stimmt. Und Ich will Atomkrieg von Arm 81 ist tatsächlich ein Song, den ich sehr gerne höre. Von ihrem Album Zurück aus Tasmanien. schreit lauter, muss er nicht raus. Ich falte die Hände und wie jede Nacht spreche ich mein Gebet und halte meine eigene kleine private Andacht. Nicht durch den Schwimmer, das Entsetzen und den Schrecken. Auf euren Schallbeketten, wo ich das Stress. Möchtest du gerne alles brennen, sie will eure Schreie hören und dadurch eure Arsche gehen. So, da seht ihr es, das habt ihr jetzt davon. Denn wenn es heiß genug ist, dann brennt auch euer Scheißbeton. Ob ich recht hab oder nicht, sagt euch gleich mal etwas wie zu helles Licht. Trinkt das Licht jetzt aus, mein zähligster Mund schreit lauter, muss endlich raus. Ich falte die Hände und wie jede Nacht spreche ich mein Gebet und halte meine eigene kleine private Andacht. So, siehste, guck mal. Und Hoshis Lieblingssong ist es auch noch. Mhm. Hoshi scheint Geschmack zu haben. Ja. Ja. Wir sind ja gestern, wie gesagt, wiedergekommen und so, und dann haben wir ja ganz viel rumgelegen und nichts gemacht und weiß ich nicht, uns eingecremt, weil unsere Haut so schlecht war. Und dann haben wir abends, ich zum Beispiel habe das perfekte Promi-Dinner gestern geguckt, weil ich mir das gerne angucke. Ich habe dir ja gerade vorher schon erzählt, dass da der Vegan Incident für mich ein Thema war. Ja. Also das Thema war, dass drei professionelle Köche, irgendwie dieser Kolja Kleeberg und was weiß ich noch, so zwei Handels, mit diesem Attila Hildmann zusammengekocht haben, der in meinem Facebook Timeline immer mal wieder auftaucht, weil Veganer-Freunde von mir und so Tierrechtsfreunde von mir immer mal wieder auf den zu sprechen kommen und den so abfacken, also und den doof finden und alles, was der macht, doof finden. Und ich habe mich da aber nie mit beschäftigt, weil ich ja kein Veganer bin und mir auch dachte so, naja, das ist wahrscheinlich so ein Veganismus ist ja gerade so ein Diät-Trend. So. Das habe ich mir da halt schon immer so ein bisschen so metamäßig überlegt. Sondern war jetzt gestern diese Sendung. Und ich wurde sowas von bestätigt, es sei denn, mich kann jemand eines Besseren belehren. Aber erstens fuhr dieser Veganer, also dieser Veganer ist die ganze Zeit mit irgendwelchen Werbet-T-Shirts von seinen Büchern da rumgelaufen. Das ist legitim, ja. Na, das finde ich aber saudoof. Ja. Das weiß ich nicht. Man, also du, wenn du in der Band spielen würdest, würdest du ja auch nicht dein eigenes T-Shirt tragen. Mm. Es sei denn, du bist Tobias Scheiße, dann ist das aber, glaube ich, schon wieder ja. Okay. Aber der hat dann als dieser Turbo-Veganer hat er erstmal angefangen, Champagner zu saufen. Und sogar ich weiß, dass normaler Champagner nicht vegan ist, weil er, ich glaube, mit Eiweiß geklärt wird. Oder mit Gelatine, irgendwie so. Der klar gemacht mit, das ist auf jeden Fall nicht vegan. Und er fuhr einen Porsche, und zwar so einen fetten GT, Cayman, weiß ich nicht, ganz teuren, tollen Porsche, mit voll Lederausstattung. Und der war sich noch nicht mal zu schade, sich darin filmen zu lassen. Das fand ich unglaublich. Ich finde das. Ist das nicht? Ja, ist halt so seine eigene. Wenn dieser Vegan-Trend vorbei ist, ist der Erste, der eine Burgerbude aufmacht in Berlin, in so einem Foodtruck. Kann sein. Sag doch mal was dazu. Was soll ich dazu sagen? Ich bin ja nicht er. Ja, aber sag er doch mal was. Er geht mir ja am Arsch vorbei. Ja, aber nein, sag es doch mal. Ist doch egal, ob der jetzt voll vegan ist oder nur halb vegan oder Marusha vegan, ist doch scheißegal. Marusha vegan, das ist gut, ja. Er nennt sich hauptsächlich vegan und isst aber auch mal ein Hühnchen, wenn es bio ist, ne? Ja, genau. Ist doch scheißegal. Ja, weiß ich nicht. Nee, ist egal. Ich habe mich darüber aufgeregt. Ich habe mich nicht aufgeregt, ich habe mich nur bestätigt gefühlt in meinen Ressentiments. Ich finde auch diese. Ist doch egal eigentlich. Gut, dass du eine Radiosendung moderierst, wenn alles egal ist. Sollen wir jetzt über Til Schweiger reden oder was? Über Til Schweiger. Bei Til Schweiger ist das ein anderes Thema. Bei Til Schweiger habe ich mir neulich noch gedacht, das ist ja ein unfassbarer Schwachkopf. Ja. So, und auch diese, ich finde auch diesen Flüchtlingsheim, das er da aufmachen will. Da ist ja irgendwie ist das ja komisch, weil auf der einen Seite denkt man sich, naja, ist ein Schwachkopf, aber wenigstens steht er auf der richtigen Seite. Aber dann umgibt er sich da wieder mit so Vollhongs und irgendwie ist das doch wieder, das ist doch alles PR, da kann mir doch keiner erzählen. Ja, na und? Ja gut, aber wenigstens macht er was Vernünftiges damit. Macht was Vernünftiges. Ein anderer, der lässt sich seinen Film, wie er da irgendwie... Darf man das eigentlich einfach so ein Flüchtlingsheim aufmachen? Du kannst auch selbst in deiner Privatwohnung kannst einen Flüchtling aufnehmen. Ist kein Problem. Ja, aber darf man ein Heim, ein Gebäude kaufen und das für Flüchtlinge zur Verfügung stellen? Ja, natürlich. Muss man dafür eine Stiftung gründen oder so? Nee, wenn du ein Haus hast, dann kannst du sagen, okay. Das heißt, Til Schweiger kauft da jetzt so ein Gebäude, saniert das, sorgt für sanitäre Anlagen. Das kannst du auch in deiner eigenen Wohnung machen, wenn du jetzt so ein Zimmer frei hast und du kennst einen Flüchtling und sagst, ja, komm, zieh zu mir und und der ist dann halt dort gemeldet. Ist Das geht? Ja. Gibt es da so ein Airbnb-Portal, wo man das drüber machen kann? Ja, es gibt sogar also so eine Seite. Sowas wie Airbnb? Die hab ich das sogar hier bei Pogo Radio, bei Facebook habe ich die da gepostet. Warte mal, wo war es denn hier? Pogo Radio. So, gibt es eine Seite, die heißt... Das Internet ist halt wieder... So, wo haben wir sie denn? Hier, flüchtlingewillkommen.de. Geht mal auf Flüchtlinge die Seite. Willkommen.de. Ach, und da kann man dann sagen, ich habe hier einen Platz frei für, fünf Leute können in da drin WG, wohnen. In unserer WG ist, da ist eine Student halt ausgezogen und der kommt im Jahr wieder und in der Zeit kann dann Flüchtling wohnen. Das ist ja cool. Ja, und das ist halt direkt mitmachen, Chuck Peng, fertig, aus. Hast du dich denn mit diesem Til Schweiger-Thema auseinandergesetzt? Ja. Also kannst du mir dazu was sagen? Ist das so, dass der da einfach... Das hat jetzt nichts mit Til Schweiger zu tun. Nein, das hat jetzt nichts mit Til Schweiger. Aber hat der einfach ein Haus gekauft und gesagt, hier könnt ihr wohnen? Der muss da erst noch nicht... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Er gründete erst noch eine Stiftung, hat sich da so ein großes Gelände angeguckt, mit 600 Leuten, wo da Platz haben und so, in so einem ehemaligen Kaserne halt oder sowas. Und, wo ist denn das? Das ist irgendwo in Wernigerode, irgendwo so, irgendwo da. Ist, wo ist Wernigerode? Ist das Im Harz? Ja, irgendwo, im Harz oder so, ja. Irgendwo da in der Ecke. Ja, und der macht es halt im großen Stil, aber es kann jeder von uns, kann es in seinem kleinen Stil machen, wenn er Platz hat in seiner Bude. Aber ich habe ja schon eine Untermieterin hier. Aus dem Ausland. Von daher. Kein Platz mehr. Wohnt ja Martin Seliger bei dir unterm Tisch. Ja, also kein Platz mehr, ne? Also hier, meldet euch euer freies Zimmer auf unserer Webseite an. Dazu benötigen wir nur ein paar Infos zu eurer Wohnsituation. Wir finden eine Ansprechpartnerin vor Ort und stellen den Kontakt zwischen euch und einem geflüchteten Menschen her. Könnten denn zum Beispiel so mit unserer Unterstützung die Finanzierung der Miete. Ihr müsst die Miete nicht selbst zahlen. Also die zahlen die Miete dann, ne? Und euer neuer Mitbewohner zieht bei euch ein. Wir sind natürlich auch weiterhin für euch da. Ein AZ kann sowas natürlich nicht machen, weil es ist ja kein Wohnraum. Ein AZ ist ja nicht als Wohnraum gedacht. Also ein Wohnraum besteht ja aus, das ist ja kein Nutzungsgebäude, sondern das muss ein Wohnhaus sein. Ja. Und das gibt dann auch keine, weiß ich nicht, wir sehen ja nun mal, also in einem Land, wo irgendwie alles immer direkt Probleme gibt, wenn man irgendwas Gutes machen will. Da sagt die Versicherung dann nicht, nee, hier gibt keine... Der Vermieter kann das sagen, keine Untermieter bitte. Ja gut, das ist klar. Aber bei einer WG ist ja normal, dass man Untermieter hat oder Mitbewohner. Ja, guck mal auf die Uhr. Ja. Wir haben noch 3 Minuten. Am Ende wird es interessant. Am Ende. Ja. So, ich spiele noch ein schönes Lied von Atarasio Kröp. Atarasia Kröp. Wie heißen die? Atarasia Kröp. Wie heißt das Lied? Das ist eine römische Zahl, die habe ich jetzt nicht drauf. 6. Audio. Ja. Sind die auch an die Nazi geprüft? Die sind auf jeden Fall geprüft. Auf jeden Fall. Eine italienische antifaschistische Band. Tschüss, macht's gut. Tschüss.